NDR 4 Info. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserem Hörspielprogramm laden wir Sie heute zu einer Erkundungsreise ein, die die sächsische Naturforscherin Amalie Dietrich vor 134 Jahren für das Hamburger Handelshaus Godefroy unternommen hat. 10 Jahre verbrachte sie an der Ostküste Australiens. Zurück blieben ihre 15-jährige Tochter und ihr Ehemann. Mit sachlichem Blick und dem Positivismus der Wissenschaftlerin begegnet sie einem Land, dessen Einwohner sagen, es sei von den Ahnen der Aborigines auf Songlines ersungen worden. Felsen, Tiere, Pflanzen und Flüsse, jede Naturerscheinung hat ihr eigenes Lied. Im Hörspiel wird die historische Figur der Amalie, die Land und Tier nach Gattungen ordnet, von einer Stimme begleitet, die die Welt wiedererschafft. Sie kam aus dem Erzgebirge, hatte keine akademische Ausbildung und war von ihrem Ehemann in die Botanik eingewiesen worden. Mehr als 10 Jahre lang hatte sie in Deutschland Pflanzen und Kräuter für Apotheken und Universitäten gesammelt. Nach 15-jähriger Ehe trennte sie sich von ihrem Mann und ging mit ihrer Tochter Caritas nach Hamburg. Dort traf sie Johann Cäsar Godefroy, der auch der Fürst der Südsee genannt wurde. Für sein Privatmuseum stellte er Leute an, die für ihn auf Sammelreisen gingen. Sie bewarb sich bei ihm für eine Reise nach Australien. Mit der Unterstützung namhafter Professoren, die ihre Arbeit schätzten, wurde sie als erste Frau angestellt. Am 17. Mai 1863 befand sie sich, 42 Jahre alt, unter 451 Immigranten auf dem Segelschiff La Rochelle mit Kurs auf Australien. Amalie Dietrich ließ ihre 15-jährige Tochter in Hamburg zurück. Die Sammlerin. Entdeckung in 7 Gesängen. Von Ursula Beck. Gesang Jocelyn B. Smith. Gesang 1. Das Lied von der Nacht und dem Tag. The Song of the Night and the Day. Earth is my mother. Water is my dance. Air is my freedom. And fire, my spirit. Schlangenorchidee, Schlangenwurz, Schmalorchidee, Schleierling, Schmalwand. Der Traum schläft in den Tropfen des Regens. Der Traum schläft in den Tropfen des Regens. Und in der Blüte. Und in der Blüte schläft die Illusion. Schmerzwurz. Schmucklilie. Schnapskopf. Schneckenklee. Fliegen. Schraubenalge. Spinnentiere. Schuppenwurz. Amaryllis-Gewächse, Kugelblumengewächse, Wasserschlauchgewächse, Ameisen, Wespen, Käfer, Grashüpfer. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Gesang 2. Der Hunger schläft im Innersten des Menschen und in den Liedern schläft die Zärtlichkeit. Das Lied vom Himmel und vom Aufbruch. The song of the sky and emergence. Rehbau, Naturgeschichte. Müller, Pflanzenstaat. Leunes, Pflanzenkunde, 4 Bände. Wildenow, Kräuterkunde. Wie werde ich es ohne mein Kind so lange aushalten? Willkommen, Pflanzen. Was wird aus ihr werden, wenn ich nicht da bin? David Dietrich, Pflanzen. Ich kann nicht frei und glücklich meine neue Aufgabe erfüllen, wenn ich doch für Sie ein besseres Leben anfinge. 1, 2, 3, Messer. 4, 5, ein Vergrößerungsglas, ein Mikroskop, 8, 9, Schere, Fessel. 10. Noch ein Mikroskop. Ein Vergrößerungsglas, ein Mikroskop, 4 Beutel Haare, 3 Fässer Salz, 16, 2 Kisten, eine Schachtel 17, Insektennadeln, 19, 2 Kisten, Backpapier, Seidenpapier, 3 Fässer Salz, Schießpulver, 10 Ries Papier, 3 Buch Seidenpapier, 5 Buch Glasretorten, 2 Kisten Gift, 10 Pfund Schießpulver, 4 Kisten für lebendige Schlangen und Eidechsen, 100 Gläser mit großen Stöpseln und eine Schachtel Zündhütchen. Es soll für Caritas und mich ein besseres Leben geben. Sie bekommt die Ausbildung, die ich mir immer gewünscht habe. Sinnend schaute die Mutter weit weg über die Schiffe, hinaus, wo der Elbstrom breiter wird. Und seufzend sagte sie wie zu sich selbst, da geht's hinaus, aus der Enge in die Weite, in ferne, unbekannte Erdteile. Man zeigte ihr, wie sie mit Waffen umzugehen habe, aber auch in Bezug auf das Konservieren verschiedener Tiergattungen musste sie sich noch mancherlei Belehrung einholen. Sie lernte das Abbalgen von Vögeln, das Ausnehmen und das Einpökeln der Säugetiere und Fische. Tauschobjekte, die ich mit hinübernehmen werde. Bunte Stoffe, große Perlen, Spiegel, Mehl, Tee und Tabak. 10 Jahre. Wie lang ist das? Nie sehe ich sie wieder. Erschreckend schnell war der Tag da, an dem La Rochelle ihre Ausreise antreten sollte. In der Schule bekam ich frei, um die Mutter aufs Schiff zu begleiten. Ein Abschied auf 10 Jahre. Home, Eagle, Water to kill, to shoot, eat, ship, house, tree. Ist gleichzeitig Karte und Kompass. Es gibt keinen Pfad ohne ein Lied. Gesang 3. Das Lied von der Erde und den Pflanzen. The Song of the Earth and the Plants. Brisbane, 1.8.1863. Meine liebe Caritas, ich bin tatsächlich angekommen. In 81 Tagen ans andere Ende der Welt. Ich habe gleich angefangen zu arbeiten. Well, my grandmother told me, my great grandmother told me, and her grandmother had told her that we come or live in the Garden of Eden, and that's the earth. In our language, I call her Burai, the earth. It means great mother. I am Burai. I am a child of this earth. I come from this. Wir können also sagen, die Seele der Erde ist das Vermögen zu wachsen und ihr Fleisch ist das Erdreich. Ihre Knochen sind die aufeinanderfolgenden Verbindungen des Gesteins, aus denen sich die Gebirge zusammensetzen. Ihre Knorpel sind der Tuffstein, ihr Blut die Wasseradern. Der Blutsee rings um das Herz ist das Weltmeer. Sein Auf und Nieder ist das Zu- und Abnehmen des Blutes in den Schlagadern. Und bei der Erde sind das Flut und Ebbe des Meeres. Und die Wärme in der Seele der Welt ist das Feuer, das in die Erde eingegossen ist. Und die Seele, das Wachsvermögen, haust in den Feuern, die an verschiedenen Stellen der Erde hervorkommen. Als Bäder und Schwefelminen und Vulkane. When you destroy that connection that the Great Spirit himself has created, in our language, I call him Myriad. Great Spirit, Myriad. Big Spirit, strong one. If you abuse it and misuse it, shoo, you gone, no more, ta-da. Frei schweift der Blick, frei schweift der Blick über die Weiten der Erde dahin, über die Weiten der Erde dahin, in die Kinderstuben der Menschheit hinein. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich war eingesperrt in eine Hütte. Vor einem offenen Fenster standen Menschen. Sie waren so schwarz, dass ich kaum etwas sah. Sie sprachen eine Sprache, die ich noch nie gehört hatte. Auf meinem Kopfkissen saß eine uralte Frau. Sie flüsterte mir Texte ins Ohr. Willst du die Wege in diesem Land gehen? Willst du die Wege in diesem Land gehen, so lerne zu singen? So lerne zu singen. Ein Lied schläft in allen Dingen. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen. Triffst du nur das Zauberwort? Sie sagte auch, dass ich die weiße Großmutter aus der Traumzeit sei. Ich hätte eine gute Stimme, eine starke Ausstrahlung und viel Mut. Mut sei das Allerwichtigste. Orthoptera. Orthoptera. Hemiptera. Hemiptera. Hemiptera. Neuroptera. Neuroptera. Coleoptera. Coleoptera. Diptera. Lepidoptera. Liebes Kind, Hemiptera. Jeden Tag, den ich nicht in der Natur verbringe, halte ich für einen Verlorenen. Gib auch du dich ihrem Zauber hin. Sie macht dich reich und glücklich. Auf jeder Wanderung entdecke ich neue, unbekannte Pflanzen. Ich fand eine kirschenartige Frucht, deren Kern aber draußen an der Beere saß. Wir benutzen die Blätter der Pflanzen als Schmuck, als Medizin gegen Erkältung, für Stirnbänder bei den Zeremonien, gegen Husten, zum Einschlafen, für schöne Träume. In 3 Jahren hatte ich 600 neue Pflanzen nach Deutschland geschickt. Wir haben in das Loch, das die Wurzel der Pflanze hinterlassen hatte, eine Prise Tabak, ein Messer oder Geldstücke gelegt. Der Sammler sprach dann ein kurzes Gebet. Ich habe genommen, was du mir gegeben hast, und ich lasse dir dafür dieses. Ich wünsche mir ein langes Leben und dass mir und den Deinen nichts zustößt. Wer will haben, der muss graben. Sortieren, analysieren, systematisieren, katalogisieren. Systematisieren, systematisieren, systematisieren. Analysieren, sortieren, sortieren, katalogisieren, systematisieren, systematisieren, analysieren, katalogisieren, katalogisieren, systematisieren, systematisieren, analysieren. Thank you. Gesang 4. Das Lied von Sonne und Mond und der Zeit. The song of the sun, the moon and time. Hamburg im Dezember. Liebe Mutter, ich spreche immer laut mit dir, obwohl du nicht da bist. Nach unserer Trennung in Hamburg sah ich noch lange deine kleine, einsame, traurige Gestalt, die mir nachwinkte. Ich glaube nicht, dass ich weniger traurig war. Aber jetzt heißt es mutig, stark und fleißig sein. Zurzeit lerne ich die schönen Gedichte über Josef in Ägypten auswendig. Wenn es schneit und stürmt, dann rufe ich weinend: O Morgenland, O Palmenland, wie grünt und blüht doch dein Strand. Meine Gedanken sind stets bei dir, aber sei nicht zu weich, denn mit einem schweren, bedrückten Herzen geht keine Arbeit flott voran. Zur Ferne die Gedanken schwärmen und suchen eine Ruhestatt. Denk daran, während ich fort bin, kannst du erreichen, was ich mir immer ersehnt habe, eine Ausbildung. Sei dankbar, das gute Freus sie dir bezahlen. Ich muss hier für meine Aufgaben Mut, Freudigkeit und innere Ruhe haben. Liebe Frau Dietrich, wir haben vor, eine Spezialsammlung anzulegen, welche das Gebiet gründlich erschöpft und vollständig abräumt. Die Wissenschaft von der Entstehung, Entwicklung und Differenzierung der menschlichen Art. Lassen Sie uns das Gebiet gänzlich abräumen, damit ein späterer, von anderer Seite zu planender Versuch der gleichen Art von vornherein aussichtslos erscheint. Mit Hochachtung, Johann Cäsar Godefroy und Sohn. Fremdkörperbeobachtung? Beobachtungsanleitungen? Frageanleitungen. Ich bin 6 Wochen lang sehr krank gewesen, mit hohem Fieber und Durchfall. Kaum hatte ich mich davon erholt, brannte mein Häuschen ab. Die Farmer hier sagen, das hätten die Eingeborenen getan. Das glaube ich aber nicht. Ich halte sie nicht für bösartig. Ach, alles ist zerstört. Das viele Papier für die Herbarien und der teure Spiritus. Ich empfinde diesen langen Stillstand in meiner Tätigkeit als ein schweres Schicksal. Der gesamte Körper ist Bandayan. Die Vorderseite nennen wir Wadi. Das ist die Tauchseite, da der Kontinent flach auf seinem Rücken liegt. So ragt er aus der Oberfläche des Ozeans hervor. Tief darunter befindet sich Wambalma, das Gesäß, von dem die Oberschenkel in das Becken und zur anderen Seite übergehen. Im Innern des Körpers befindet sich Wundgut, die Schlange, die die Natur repräsentiert. Die Seitenbereiche sind Undut-Julu, die Rippen. Dieser Teil erstreckt sich über das ganze Land, das über dem Nabel liegt. Und dieser Nabel ist Uluru, das Zentrum, das Mangeget genannt wird. Der Teil unter dem Nabel ist Wambut, das Schambein. Da gibt es Jambut, den weiblichen Teil, und Ambut, den männlichen Teil. Und ganz oben befindet sich Ulangun, der Kopf des Körpers. Liebe Frau Dietrich, Sie tragen dazu bei, dass das Volk und seine Kultur, bevor es ganz verschwindet, Platz in den Museen findet. Auch unsere Privatkunden in Deutschland freuen sich auf ihre Sammlungen. Sie fragen nach exotischen Pflanzen, Fellen, Schädeln, alles, was aus der Ferne kommt. Unsere Kataloge sind sehr beliebt. Earth is my mother. Pfeile und Bögen, 110, 111, 112, 113 Stück. 371, 372, 373, 374, 375. Keulen. Aus verschiedenen Kontinenten. 289, 290, 58, 91, 91. Air. 292 is my freedom. Ledermantel einer Schamanin. Federkrone. Ein bemaltes Bisonzelt. Fünf Krähengürtel. Männerhemden aus Kindertrage. And fire. Gewebter Federgürtel. Steingeräte. Trommeln. Behälter aus Birkenrinde. My spirit. Meine liebe Mutter, wie selten schreibst du mir. Wie viel Angst habe ich um dich? Und wie sehne ich mich nach dir? Immer dieses vergebliche Hoffen und Harren. Ich habe mir vorgenommen, alles aufzuschreiben, was ich denke. Denn wenn ich schreibe, weine ich nicht so viel. Ich glaube, ich werde mich immer danach sehnen, dass mich jemand recht lieb hat. Ach, komm doch bald zurück. Ach, liebe Caritas, auch ich sehne mich nach dir. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Wir müssen jetzt beide tapfer sein. Meine Arbeit geht gut voran. Täglich entdecke ich Neues, was ich sofort mitnehme. Ich bin hier mehr Gefahren ausgesetzt als in der Heimat. Aber Gott kann mich hier genauso schützen wie zu Hause. Furcht habe ich nicht. Die vorhergehenden Jahre waren so schwer, dass ich finde, ich habe es jetzt im Vergleich zu früher viel besser. Ach, wenn ich zurückdenke, wie ich mit unserem treuen Hund und dem Wagen durch die Länder zog und mich immer sorgte ums tägliche Brot und um dich. Denk dir, ich habe so viel Freiheit hier beim Sammeln. Es ist, als hätten gute Freunde mir einen ganzen Kontinent geschenkt. Frau Amalie Dietrich, wir haben das Vergnügen, Ihnen den Empfang von 15 Kisten per Susanne zu bestätigen. Die Sachen sind gut konserviert und es sind viele schöne, interessante und neue Arten von Tieren und Pflanzen in der Sendung. Die Kängurus wollen Sie in Zukunft nicht mehr in Spiritus, sondern nur in trockenen Skeletten oder in Bälgen senden. Wir bemerkten unter den Vögeln, die sehr gut präpariert sind, mit Vergnügen den Lachvogel und zwei Adler. Was an Insekten vorhanden war, zeigte sich als recht gut konserviert. Zum Beispiel der große weiße Maikäfer. Auch freuen wir uns über die besondere Auswahl an neuen Spinnen. Besonders die tellergroßen Exemplare haben es uns angetan. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit auch auf Geräte und Waffen der Eingeborenen. Sammeln Sie davon, was Sie können. Mit Hochachtung, Johann Cäsar Godefroy und Sohn. Steinbeil. Um die aus grünem Gestein verfertigte Klinge ist ein Stück eines halbierten Astes herumgelegt. Mittels Pflanzenfaser oder Menschenhaarschnüren kurz hinter der Klinge zusammengebunden. Dreiseitige, von grünlichem oder schwärzlichem mit Gestein. Mit gutem Farbstoff eingelegt. In einigen Fällen am Griff ein Stück Känguru-Fell. Ein Boot. Boot, ja. Ein Boot. Ein Boot aus Baumrinde zusammengenäht. Wieder habe ich geträumt. Ich lief tagelang durch einen endlosen dunklen Wald. Ich hatte mich verlaufen und fand meinen Weg nicht mehr nach Hause. Schließlich kam ich an eine Stelle, wo eine alte Frau laut singend einen Baum umkreiste. Immer wieder blieb sie stehen. Und mit Stöcken, die sie in ihren Händen hielt, auf die Erde zu klopfen. Jeder Baum hat ein eigenes Lied. Jeder Baum hat ein eigenes Lied. Dann sang sie weiter und ich hörte ihr stundenlang zu, bis ich in eine Art Trance fiel. Jeder Baum hat ein eigenes Lied. Jeder Baum hat ein eigenes Lied. Wenn man ihn zerstört, ist das Lied für immer verschwunden. Musik. Liebe Caritas, wie weit, unheimlich, undurchdringlich war mir früher der Zellwald erschienen. Da hätte ich mich gefürchtet, stundenlang allein zu sammeln. Ich mochte nie ohne deinen Vater botanisieren gehen. Ach, und nun? Ich muss mich immer selbst fragen, bin denn ich das, die hier so allein im australischen Wald herumwandert? Ich wollte, du könntest einmal einen Blick in diese Märchenwelt hier tun und die Palmen und diese riesigen Bäume sehen. Wenn du wüsstest, wie oft ich dich an meiner Seite wünschte, damit du meine Freude, mein Entzücken teilen könntest. Mir fehlen die Worte, dir den Reichtum zu schildern, der mir auf jedem Gebiet entgegentritt. Deine Mutter ist sehr glücklich hier. Welches Recht habe ich, mich in den Wäldern aufzuhalten? Wenn die Wälder nicht in mir sind. Wenn die Wälder nicht in mir sind. In our language, all the trees are called the rainmakers of our culture. We can't sing raining unless we have trees. Because the trees are our allies to associate our calling through the rain and to sing in the clouds, to bring the rain. They call us rainmakers, they call us sunmakers, and that's a secret, that's a traditional secret. Ich durchwandere die Urwälder. Ich lasse Bäume fällen, um die Holzarten, Blüten und Früchte zu sammeln. Ich durchfahre im schmalen Kanu Flüsse und Seen, suche Inseln auf und sammle, sammle. Frau Amalie Dietrich, durch beifolgendes Diplom hat der Entomologische Verein in Stettin Sie zu seinem ordentlichen Mitglied ernannt. Wir teilen Ihnen ferner mit, dass Ihre Sammlung australische Hölzer auf der Weltausstellung in Paris den ersten Preis gewonnen hat. My heart soars. So freely. Schwimmt und springt. Was hier alles herumliegt, Vögel, Säugetiere, Muscheln, Korallen, Insekten und Pflanzen. Vieles wartet noch aufs Abbalgen und Präparieren. Zwischendurch krabbelt mir noch allerlei lebendiges Getier zwischen den Füßen herum. Hamburg, 3.1.1864. Frau Amalie Dietrich, wir haben wieder 16 Transportkisten von Ihnen erhalten. Von den Landschnecken war die eine und von den eingesandten Fischen waren mehrere neu. Auch teile ich Ihnen mit, dass zwei Wespen nach Ihnen benannt sind. Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass Sie stets mit Kästen, Tüten, Benzin, Werk, Salz, Gift und so weiter aufs Beste versehen sind. Schrauben zu, Schrauben zu, Schrauben zu, Schrauben verpacken. Verschicken. Verschicken. Leider muss ich zurzeit wegen der Fliegen- und Mückenplage immer einen Schleier tragen. Es ist ärgerlich, so einen albernen Lappen vorm Gesicht zu haben. Sogar beim Essen kochen trage ich ihn. Katalog 4 des Museums Godefroy, Mai 1869. Aus den Sammlungen der Frau Dietrich sind besonders, neben sehr reicher und überwiegender botanischer Ausbeute zu erwähnen, an unter anderem Echidna hystrix, von Wespen Nortonia amaliae und Ordinerus dietrichianus. Acacia dietrichiana, Bonamia dietrichiana, Nortonia amaliae, Ordinerus dietrichianus. Verpacken, verpacken, verpacken und verschicken, beschriften, beschriften, verpacken und verschicken, beschriften, verpacken, verpacken, verschreiben, auflisten, beschriften, verpacken und verschicken. Man lehrte uns, allem, was wir sehen, Aufmerksamkeit zu schenken. Alles, was wir unterwegs treffen, kann uns helfen. Wieder hatte ich einen Traum. Ich saß in der Sonne auf einem Felsen und bin eingeschlafen. Als ich aufwachte, stand ein Känguru neben mir. Seine Augen funkelten erschrocken. Und mit einem großen Satz sprang es über meinen Kopf hinweg und verschwand hinter dem Gebüsch. Wieder tauchte eine alte Frau auf. Alles, was du hier siehst und was dir begegnet, bewegt sich, vibriert, tanzt und klingt. Während ihrer Anwesenheit hatte ich das Gefühl, dass alles um mich herum sich bewegte, vibrierte, tanzte und tönte. Ich konnte die Gesänge der Tiere hören. Auch die Steine lebten und hatten ein Lied. Ich hörte ihnen zu und folgte dem Faden durchs Land. Höre auf die Gesänge der Natur, dann wirst auch du ein Teil der Musik. Jeder Liederzyklus überspringt alle Sprachbarrieren, ohne Rücksicht auf Stämme oder Grenzen. Die Melodie ist immer dieselbe, von den ersten Takten bis zu den letzten. Die Wörter können sich ändern, die Melodie aber lebt fort. Wunder, ja, ja, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Meine Träume verwirren mich. Ich werde sie sammeln. Ich habe 7 Meter lange Krokodile gefunden. Als ich die Krokodile ausnahm, fand ich handgroße Steine in ihrem Magen. Ich habe heute ein 9,9 Meter langes Krokodil von einem Hotelbalkon aus erschossen aufgefunden. Jemand brachte ein neues Exemplar vom Ross River. Es lebt in einem Hoteltank und wird von seinem Besitzer mit Katzen und Hunden gefüttert. Wir wissen, was die Bedürfnisse des Bibers, des Bären, des Lachses und der anderen Lebewesen sind. Denn wir Männer waren ehemals mit ihnen verheiratet. Und wir haben dieses Wissen von unseren tierischen Gattinnen erworben. Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet. Sie haben ihre Lebensweise kennengelernt und sie haben diese Kenntnisse weitergegeben von Generation zu Generation. Eine Schlange. Conia pipi. 2 Meter lang. Die Regenbogenschlange. Schöpferin und Hüterin der Welt. Aufgewickelt in Spiralen in einem Weckglas. Gesang 6, das Lied von den Menschen. The Song of Woman and Man. Der Hunger schläft im Innersten des Menschen. Der Hunger schläft im Innersten des Menschen. Und in den Liedern. Und in den Liedern schläft die Zärtlichkeit. I will become oceans, I will become mountains, I will become forests, I will become desert. Eine Verständigung mit den Eingeborenen wird immer schwierig bleiben. Obwohl ich auf verschiedene Stämme stoße, werde ich immer geschickter darin, durch Gesten auszudrücken, was ich von ihnen will. Um sie willig zu machen, habe ich immer eine Menge Tauschartikel bei mir. Tabak, Kalkpfeifen, buntes Zeug, Mehl, Spiegel und viele bunte Farben. I, that is Asia, the two Americas am I. I, that is Africa, Australia, that is I. Einige Eingeborene müssen mir irgendetwas übel genommen haben. Eines Tages kamen sie und belagerten drohend mein Haus. Ich versuchte, mit ihnen zu verhandeln, aber sie wiesen alles zurück. Sie taten mir nichts, aber sie ließen mich nicht aus meinem Haus heraus. Dann zeigte ich ihnen durchs Fenster Mehl, Spiegel, Tabak, Sie schüttelten grinsend den Kopf. Dann rührte ich meine Farben an und zeigte ihnen die Wirkung auf einem Stück Holz. Sie stutzten, beruhigten sich, verhandelten untereinander und wurden durch die Farbe endlich versöhnt. Wie froh ich war. Ich gab ihnen alles, was ich hatte. Liebe Mutter, denk dir, ich bin sehr krank gewesen. Ich war ohnmächtig geworden. Und als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus. Irgendetwas mit dem Kopf, sagten die Ärzte. Ich wäre so gerne gestorben. Was soll ich noch leben, wenn ich doch niemanden habe? Liebes Kind, ich habe weder Platz noch Zeit, dir jetzt zu schreiben, aber ich bin so erregt. Du bist krank gewesen und willst nicht mehr leben? Ein Zittern überfiel mich, als ich das las. Der Gedanke, dich verlieren zu können, bricht mir das Herz. Ich habe in der weiten Welt niemanden als dich. Und meine Hoffnung ist doch, dass mich Gott gesund erhält, damit ich in ein paar Jahren heimreisen kann. Welchen Sinn hätte meine Heimkehr, wenn ich nicht dann mit dir zusammen sein könnte? Endlich. Endlich gibt's dann keine Trennung mehr für uns. Ich sage mir täglich und sage dir das doch auch. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Frau Amalie Dietrich, wir freuen uns, dass Sie nördlicher gehen wollen und möchten Sie nochmals bitten, nicht nur Skelette von dort vorkommenden Säugetieren, sondern auch möglichst Skelette und Schädel von den Eingeborenen sowie deren Waffen und Geräte zu senden. Diese Sachen sind sehr wichtig für die Völkerkunde. Möglich, ganze, frisch abgeschnittene Köpfe zu erhalten. Es ist sehr zu empfehlen, solche Gelegenheiten nicht zu verabsäumen. Kinderskelette kann ich leicht bekommen, denn die Leichen der Kinder werden meist nur in einen hohlen Baum gesteckt, der mit roter und weißer Farbe bestrichen wird. Für die Reisemitbringsel besonderer Art empfehlen wir zu einem verlöteten und mit Spiritus gefüllten Zinkgefäß. Falls nicht vorhanden, die abgeschnittenen Hände oder Füße einfach trocknen oder in Salz einlegen. Liebe Mutter, das wird mein letzter Brief an dich sein. Ich hoffe, du kommst nächsten Monat wohlerhalten und gesund zurück. Ich bin gespannt, ob ich dich wiedererkenne. Liebe Caritas, ja, meine Zeit drängt und ich habe noch wichtige Dinge zu erledigen. Du sorgst dich um mich, denn du hast gehört, dass die Eingeborenen Menschenfresser sind. Bisher habe ich davon noch nichts bemerkt. Und ich habe auch keine Angst vor ihnen. Eher amüsiere ich mich über sie. Die Regierung hat angeordnet, dass die Eingeborenen nicht unbekleidet in die Stadt gehen dürfen. Da ist es dann sehr drollig, wenn sich der eine einen alten Zylinder, der andere einen Strumpf und ein dritter den Unterrock einer alten Frau anzieht. There was a warrior that was killed around when the colonists first settled in the Sydney area, and he was a resistance fighter called Pemulwuy. And he was a magic man. They thought they'd killed him 4 or 5 times, but he just kept reappearing. And when they finally got him, they were that afraid of him, they cut his head off, put it in a pickle jar. And it's over here in a museum in either Ireland or Wales or England. We still haven't located where it is. They were that scared of him. Krieger werden sehr feierlich bestattet. Meist baut man auf 2 nahestehenden Bäumen oder auf einem eigens dafür hergerichteten gabelförmigen Gestell ein breites Graslager, auf dem die Toten aufgebahrt werden und hier so lange liegen, bis die Sonne die Gebeine bleicht. Skelett Nummer 9802. Tafel 5. Alter ca. 30 Jahre. Knochen vollständig. Höhe 1,71 Meter. Name Mami. Skelett 9803. Alter ca. 35 Jahre. Knochen vollständig und gut erhalten. Höhe 1,73 Meter. Name des Individuums Vulure. Schädel. Volumen 1470 Kubikzentimeter. Höhe 142 mm. Länge 201. Breite 138. Norma temporalis. Schläfengegend. Norma verticalis. Norma occipitalis. Norma basilaris. Gaumengegend. Ich schicke nun mit diesem Schiff 13 Skelette und mehrere Schädel nach Hamburg. Hoffentlich werden gute Freus damit zufrieden sein. Diese Fracht ist meine letzte Tätigkeit. Am Morgen des 4. März 1873 wanderte ich in großer Aufregung am Hamburger Hafen auf und ab. Hier, an dieser Brücke, so hatte Godefroy geschrieben, sollte gegen 9 Uhr das Schiff anlegen, mit dem die Mutter nach 10-jähriger Abwesenheit zurückkam. Unser Museum zieht immer Beachtung auf sich und es ist der wissenschaftlichen Welt wohl bekannt, wie viel Amalie Dietrich zu dessen steter Ausdehnung beigetragen hat. Unentschlossen blieb ich stehen und sah die an Land kommenden an mir vorbeieilen. Ein Mann trat auf mich zu und fragte, suchen Sie jemanden? Ja, ich suche Frau Dietrich. Oh, unterbrach mich der Mann lebhaft. Ich vermute, Sie sind die Tochter. Kommen Sie. In einer kleinen Kajüte saß eine alte Frau mit gekrümmtem Rücken. Ihr pergamentartiges, verwittertes Gesicht war von 1000 Falten und Fältchen durchfurcht und wurde von dünnen weißen Scheiteln umrahmt. An den Füßen trug sie alte, graue Segeltuchschuhe, die vielfach Löcher zeigten. Zögernd, mit klopfendem Herzen blieb ich stehen und erfasste mit einem schnellen Blick die fremdartige Erscheinung. Sah die, nach der ich mich 10 Jahre in Sehnsucht verzehrt hatte, sah die so aus? War das die Mutter? Eine Heldin hatten Godefroy sie genannt. Konnte so eine Heldin aussehen? Gesang 7. Das Lied von der Ruhe. The Song of Rest. Die Erde, ihr Körper und mein Körper sind dasselbe. Flussbett, Eukalyptusbaum, Sandhügel, Wasserloch, Felsoberfläche. Ich bin um die Erde gereist, habe Leben und Spuren fremder Völker gesammelt und bin einer alten Frau begegnet aus der Traumzeit. Sie war mir ähnlich. Höre auf die Gesänge der Natur. Folge ihnen durchs Land. Dann wirst auch du ein Teil der Musik. Während der 10 Jahre meiner Reise hat sie das Lied von der Erde gesungen. Earth is my mother. Water is my dance. Air is my freedom. And fire my spirit. My heart soars. Flying so freely that my mother, she smiles upon her child of light. I am the eagle, the crow. I am the river, the sea. Der Wunsch Amalies, nun mit ihrer Tochter zusammenzuleben, ging nicht in Erfüllung. Caritas heiratete und zog mit ihrem Mann in die Nähe der dänischen Grenze. Amalie Dietrich arbeitete noch 12 Jahre in Hamburg als Kustodin im Museum Godefroy. Sie starb 1891 mit 70 Jahren und wurde in Rendsburg begraben. Entdeckung in 7 Gesängen von Ursula Weck. Gesang Jocelyn B. Smith. Es sprachen Hannelore Hoger, Angela Winkler, Kathleen Gavlich, Christine Oesterlein, Horst Bollmann, Hans-Peter Halwachs, Fritz Eggert, David Schröder, Thomas Vogt. Wasserstichorgel Gerd Anklam und Beate Gatscher. Soundeffekte Sören Krahl und Dirk Schröder. Technische Realisation Jean Cimczak und Thorsten Weigelt. Regieassistenz Heike Tauch. Regie Ursula Weck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Norddeutschen Rundfunk 2001. Redaktion Martina Müller-Wallraff.